Ich bin in Paris geboren. Meine Eltern lebten damals in Paris, in Frankreich, im Sommer in Barbizon. Und wir blieben in Paris bis 1907 oder 8. Bis es also gar nicht mehr anders ging, dass ich in die Schule kam. Und ich sollte nicht in Frankreich, sondern in Deutschland auf die Schule gehen. Und die wollten aber immer weiter in Frankreich leben. Da mussten also Pflegeeltern gefunden werden für mich. Und mit der Zeit, in der ich nicht die Ferien bei meinen Eltern in Frankreich verbrachte, dann in Düsseldorf auf der Schule zu sein. Und das war dieser Großindustrielle Ernst Pönschen, der damals großer Eisen- und Stahlindustrieller war in Düsseldorf und der sich dann immer erweiterte und Fusionen und so weiter und schließlich als stellvertretender Generaldirektor des Stahlvereins endete. Und durch den habe ich dann nachher diese Stelle beim Mitteleuropäischen Wirtschaftstag gekriegt. Der wusste natürlich von meiner politischen Vergangenheit nichts. Und dann zogen meine Eltern 1912 von Paris nach Berlin. Aber mein Vater ging auch wieder nach Frankreich zurück. Und er rettete sich vor der Zivilgefangenschaft dadurch, dass er sich am Tage des Kriegsausbruchs von seinem Notizblock eine Fahrkarte zeichnete und damit durchkam. Ich ging also dann in Berlin auf die Schule, auf die Goethe-Schule. Und auf dieser Schule befreundete ich mich mit einem Russen, der älter war wie ich, etwas älter, Jude, die in irgendeiner Weise aus Russland geflohen oder ausgewandert waren. Und warum der sich an mich anschloss oder ich an mich, an ihn, weiß ich nicht. Also jedenfalls, wir wurden unsere trennliche Freunde. Der hieß Momo, Momo Tisch, war sein Name, Moritz. Und das war so Momo geworden. Und eines Tages, das war 1915, glaube ich, also im zweiten Kriegsjahr, da kamen in Deutschland, kam ein Weißbuch heraus von diplomatischen Dokumenten, die angeblich in Brüssel bei der Eroberung der Stadt beschlagnahmt worden waren. Und da die ganze internationale Debatte außenpolitisch um die Frage der Kriegsschuld ging und wer eigentlich die Neutralität Belgiens verletzt habe, so sollte dieses Weißbuch dokumentarischen Beweis dafür erbringen, dass die Verletzung der Neutralität keineswegs zuerst von Deutschland verbrochen worden war, sondern tatsächlich vorher bereits von Frankreich und von England. Und wir sprachen darüber, Momo und ich. Und ich nahm das alles treugläubig hin, was hätte ich anders tun sollen. Und dann machte er nur eine einzige Bemerkung, die er nicht unterdrücken konnte, offenbar. Sagte er, ja, ist aber doch merkwürdig, dass die Belgier ausgerechnet ihre geheimsten Dokumente da liegen lassen, wenn die Deutschen kommen. Und damit war also der ganze Schleier zerrissen für mich. Also ich guckte ihn an, ich weiß gar nicht. Also da ging für mich eine neue Welt auf. Von dem Augenblick an. Da zerrissen die Wolken. Ich hing natürlich an dieser Entdeckung, an dieser Enthüllung fest, wie der Teufel. Mein Vater war damals im Krieg, im Feld. Nicht als Soldat, sondern als Kriegsmaler. Meine Mutter und mein Vater waren aber ewig also zerstritten und es war von Eheleben gar keine Rede mehr und die waren getrennt, aber noch nicht geschieden. Und meine Mutter hatte einen Freund, einen Schriftsteller, der damals Dienst tat im Auswärtigen Amt. Natürlich behielt ich meine Enthüllung nicht für mich. Und eines Mittags kam ich nach Hause, da sagte ich das, nicht? Erklärte ich also, dieses Weißbuch, dem könnte man doch nicht glauben, denn auf welche Weise kämen denn diese Dokumente in die Hände der Deutschen und so. Und der fiel also beinahe vom Stuhl, angesichts dieser Ketzerei, dieses Skandals von Meinung, die da geäußert wurde. Und meine Mutter schnappte auch nach Luft. Da war wirklich also der Knüppel geworfen, der Handschuh, der Federhandschuh. Und das ging von da an, war also ein ziemlich offener Fehdezustand zwischen meiner Mutter und mir. Meine Mutter war eine sehr intelligente Frau. Wir waren an und für sich nie auf der deutschen Vaterlandslinie gewesen, weil wir eben in Frankreich erzogen worden waren. Ich weiß noch, dass ich also mal in der Schule, das war schon vor diesem Bruch, in einem Aufsatz von der Deutschen Kriegspartei oder so etwas gesprochen hatte. Und daraufhin wurde ich also von dem Direktor des Goethe-Gymnasiums zu sich gerufen und das war also ein fürchterlicher Skandal, wie ich zu so etwas käme. Das kam nur dadurch, dass wir natürlich also von Frankreich her den deutschen ganzen Militärmythos natürlich nicht mitgemacht hatten. Und trotzdem, dieser Bruch mit der Glaubwürdigkeit der deutschen Regierung und all dem, das war für meine Mutter auch zu viel. Trennen konnte sie mich nicht von dem Russen und dem Freund. Wir waren einfach Schulkameraden. Und es blieb natürlich jetzt nicht mehr für ihn bei dieser völligen Zurückhaltung und der Vermeidung irgendeiner politischen Stellungnahme oder Äußerung. Ich löcherte ihn, bis er gar nicht mehr anders konnte natürlich. Und er las damals die Frauen des Sozialismus von Bebel. Und daran nahm ich dann auch teil. Und schließlich also kamen wir dahinter, dass also der eigentliche wäre dann Marx. Und dann müsste man also den anfangen zu lesen. Und dann kam was sehr Komisches. Zu Weihnachten 1915, glaube ich, war das, kam Vater Pönschen zu uns in Berlin, in unsere Wohnung, und sehr generöser Art fragte er mich, was ich mir denn zu Weihnachten wünsche. Und da sagte ich zu ihm ausgerechnet, ja, die drei Bände des Kapital. Er machte ein etwas erstauntes Gesicht und wusste nicht, was für ein Gesicht er machen sollte. Aber schließlich sagte er, ja, also wenn das wirklich dein Wunsch ist und dir nichts Besseres ausdenken kannst, dann habe ich dir ja angeboten, du kannst deinen Wunsch erfüllt haben, also werde ich dir die schenken. Und so kriegte ich die drei Bände des Kapital ausgerechnet von Ernst Pönschen geschenkt. Und fing nun an, damals war ich 16 Jahre, ich bin immer ein Jahr älter als das Jahrhundert, und fing auf der Schule an, das Kapital zu lesen. Abgesehen von anderen Schriften. Und in dieser Art von politischem Beginn, diesem Bruch, diesem eklatanten Bruch mit der ganzen offiziellen Ideologie des deutschen Nationalismus und Imperialismus, das war eine solche Sache, dass die einen natürlich geprägt hat. Dieser Russe war ungeheuer interessiert am Theater. Und damals gab es im Deutschen Theater bei Reinhardt oben die Plätze im Olymp, die waren nicht sehr teuer, aber sie waren so gesucht, dass man die Nacht überstehen musste, um solche Plätze zu kriegen. Und wir wechselten uns ab, er und ich. Und wir sahen also erstens den ganzen Shakespeare-Zyklus, aber auch Sachen, Gerhard Hauptmann und Schönherr und die Naturalisten, die damals wirklich die Avantgarde der bürgerlichen Opposition gebildet haben. Und die machten auf mich einen ungeheuren Eindruck. Und darüber kam ich auch mit meiner Mutter, also in einen unwahrscheinlichen Konflikt. Und ich weiß noch, einmal wurde ich tatsächlich handgreiflich. Das hat sie mir nie verziehen, ich hätte sie erwürgt oder was. Und offenbar beschlossen meine Mutter und ihr Freund da, dass es also nicht länger tragbar wäre. Und ich müsste von Berlin weg. September 16, da wurde ich also vor einen Familienrat geordert. Mein Vater wurde aus dem Feld zurückgeholt, meine Großmutter aus Düsseldorf und meine Mutter und ich weiß nicht wer sonst noch. Und die saßen so im Halbkreis da zu Gerichten. Ich stand in der Mitte. Und meine Antworten war eine frecher wie die andere. Die wollten mich rauswerfen. Ich sagte, ja, gut. Könnt ihr mir das bitte schriftlich geben? Und da knallte es. Und ich flog raus und hatte nicht immer meinen Wintermantel. Es muss also ziemlich kalt gewesen sein, dass ich den Wintermantel schon entbehrte. Es muss also mindestens Oktober oder November gewesen sein. Ja, es muss schon so gewesen sein. 16. Und ich flog also raus und hatte keinen Wintermantel, hatte auch keinen Lebensmittelkarten. Das war damals also, das war der Hungerwinter, der Steckrübenwinter. Und gesundheitlich ging es überhaupt nicht so sehr gut. Ich war viel zu hoch geschossen und nichts zu essen und so. Also ich hatte auch kein Geld natürlich. Und Tilla, meine Freundin, hatte auch kein Geld. Und ich zog in eine unwahrscheinliche Bude. In der Johannesstraße. Die ging von der Friedrichstraße ab nach dem Tor. Wie heißt es? Oranienburger Tor zu. Das war die schlimmste Nuttengegend, die es in ganz Berlin gab. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und da war so eine dunkle Seitenstraße, Johannesstraße hieß die. Und da in einem dritten Stock bezog ich da ein Zimmer, das fürchterlich roch und das unentwegt von einem Fabrikgeräusch, das so bumm, bumm, bumm und faucht und so weiter. Und das kostete natürlich sehr wenig. Und da wohnte ich. Und niemand wusste das, aber schließlich wurde es doch rausgefunden und ich kriegte eine Zustellung zur Polizei. Zu einem Polizeirat Röber hieß der, ich weiß nicht noch. Und ich war damals also 17. Und dieser Russe, Momotisch, war also gerade verhaftet worden. Und dieser Polizeirat Röber erzählte mir, dass dieser Tisch ein ganz gefährlicher Mann sei und zeigte mir ein großes Bündel Akten, das tatsächlich auf den Namen Tisch lautete. Und davon war die Rede, dass er also ein Nihilist, ein Bombenwerfer, ein Anarchist war, der in das Attentat auf, ich weiß nicht, den letzten da umgebrachten Großfürsten in Russland verwickelt war und der also international gesucht war. Und er zeigte mir also dessen Fotografie, ich sagte, das ist er aber doch gar nicht. Ja, das ist aber der Bruder, der wird gesucht, der ist ein internationaler Anarchist, ein Nihilist oder was. Und ihren Freund haben wir verhaften müssen, wegen seiner Verbindungen mit diesem Mann. Und was soll man schon, ich meine, als 17-jähriger Junge, was soll man schon machen? Er sagte also, wir raten Ihnen, das ist das Beste für Sie, damit Sie nicht auch verwickelt werden in diese sehr schlimmen Geschichten, dass Sie sich da nach Lüneburg begeben. Und daraufhin wurde ich also nach Lüneburg transportiert. Und für das letzte halbe Jahr meiner Schulkarriere kam ich da auf das Johanneum und machte das Abiturium im Januar 1917. Ich habe damals in Heidelberg zwar studiert, aber nicht eigentlich in Heidelberg gewohnt, sondern mich zurückgezogen oben in ein kleines Gebirgsdorf hinterm Königstuhl, Geiberg hieß das. Und da kamen die Leute zu uns, also meiner Frau und mir. Ja, ich lebte damals schon ziemlich isoliert und abgesondert. Ich habe mich merkwürdigerweise, also eigentlich in meinen wirklichen bedeutsamen, für mich selbst bedeutsamen Arbeiten sozusagen, vom Studium nicht beeinflussen lassen sozusagen, nicht ablenken lassen. Ich hatte im Gegenteil Angst davor, dass mich Einflüsse des Studiums eben ablenken würden und könnten. Das war ein merkwürdiges Verhältnis der Entfremdung eigentlich dem Studium gegenüber, dass ich nur sehr ausgesuchte Kenntnis davon nehmen wollte. Ich war so bereits vollkommen liiert mit meiner Frau, mit meiner späteren Frau, die für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Fortsetzung meiner Emanzipation spielte, die direkt anknüpfte an den Einfluss des Russen. Ich kann meine Frau in der Beziehung sehr, sehr schwer charakterisieren. Und sie war eine moralische Puristin von einer solchen Unerbittlichkeit, dass sie aber auch nicht den geringsten Kompromiss, die geringste Unklarheit tolerierte. Und ja, die das so ins Leben hineintrug, dass es fast unmöglich war, mit ihr zu leben. Wenn man auf einer solchen Basis einfach nicht existieren kann. In der bürgerlichen Welt. Unser Verhältnis wurde von beiderseitigen Eltern, meinen Eltern und ihren Eltern, bekämpft bis aufs Messer. Und ob wir wollten oder nicht, wir waren einfach durch diesen gemeinsamen Emanzipationskampf zusammengeschmiedet. Unsere Ehe war nicht durchaus glücklich, aber die Ehestiftung war nicht mehr unsere Entscheidung, das war über unsere Köpfe hinweggegangen. Wir heirateten so weit, dass es überhaupt legal möglich war. Im Januar 1920, als ich 21 wurde. Politisch natürlich auch vollkommen liiert. Weißt du, im Ziel auf die Revolution, auf die Umwälzung, auf die Beseitigung dieser verfluchten, verkorrumpierten, unsagbaren Gesellschaft. Da war ich unterschiedlich mit Studium beschäftigt, mit meinen persönlichen theoretischen Arbeiten, das ist vor allen Dingen mit einer Durchackerung der Anfangskapitel des Kapitals. Und darauf muss ich immer wieder Wert legen, dass ich damals, das ist, ich glaube, anderthalb Jahre, damit verbracht habe, jeden Satz der ersten beiden Kapitel von Marx genau zu analysieren, jeden Begriff herauszuholen, in seine Merkmale zu zerlegen, festzustellen, ob er wörtlich zu nehmen war oder metaphorisch gemeint war. Denn die meisten Begriffe, die zum Beispiel auf die Arbeitswertlehre beziehen, in den ersten und zweiten Kapitel von Marx, sind ja metaphorisch. Was ist verkörperte Arbeit? Was ist aufgehackte Arbeit? Was ist vergegenständigte Arbeit? Gibt's denn das? Das sind doch alles metaphorische Ausdrücke. Die ganze Arbeitswertlehre ist in gar keinen anderen Ausdruck als metaphorisch und überhaupt formulierbar. Und wird doch von Marx in keinen anderen Ausdruck formuliert. Ja, bedeutet das, dass man sie nicht ernst nehmen kann? Dass sie überhaupt nur metaphorisch gemeint ist? Oder was bedeutet denn die Metaphorik da? Wodurch ist sie legitimiert? Das ist eine ungeheuer einschneidende Frage. Naja, ich meine, die ganze gebrauchswerte empirische Realität unserer Existenz ist eine Metaphorik auf den Tauschwert und nichts anderes. Für das Kapital, das die heutige Welt regiert, das bestimmt, was geschieht, kommt es auf den Gebrauchswert ja nicht an. Der Gebrauchswert ist ja immer nur ein Vorwand, ein nichts wie Vorwand. Ja, wenn ich das jetzt so bedenke, ich meine, ich habe wirklich fast etwas monologisches Verhalten geübt in der Verfolgung meiner theoretischen Arbeit. Ziemlich von Anfang an. Ganz am Anfang, ich habe das in dem Vorwort zu meinem Buch als die Entdeckung des Transzendentalsubjekts in der wahren Form formuliert. Das war mir damals nicht entfernt in dieser Weise klar geworden, dass das die wirkliche Bedeutung war. Ich habe mich auch deswegen nicht den anderen gegenüber verständlich machen können, weil mir zwar die Evidenz unverbrüchlich war, aber die Auslegung, die Interpretation dessen, was da evident geworden war, war mir selber also eine Sache, die ich erst entdecken musste. Und zur Entdeckung dieser Evidenz durfte sich anderes Fremdes eigentlich nicht hineinmischen. Da habe ich mich abgezirkelt von. Das war natürlich sehr gefährlich, das hätte sehr schief gehen können. Ich glaube, es ist nicht schief gegangen, aber es hätte sich, glaube ich, bei mir nie durchbeißen können zu seiner richtigen Identität, wenn ich mich anders verhalten hätte. 1917, im Sommersemester, kam Ernst Toller nach Heidelberg und organisierte uns und aktivierte uns sofort politisch. Ich meine, er kam damals und nannte sich Ästhet. Ernst Toller nannte sich Ästhet. Er dichtete, er war Dichter, er las uns Fragmente von Dramen vor und war so ungeheuer aufgewühlt. Er hatte sich ursprünglich als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Er war also als Kriegsverwundeter aus dem Heeresverband entlassen worden und konnte also studieren. Ihm waren inzwischen die Augen aufgegangen und er wusste genau, was gespielt wurde. Und er war einfach wie ein Dynamitfass von einer emotionalen Dynamik, die ungeheuer war. Natürlich hatte der als Dichter, als Poet, als Dramatiker seine Verbindungen mit der dramatischen, poetischen Tradition der großen Literatur des deutschen Bürgertums und des europäischen Bürgertums. Ja, klar, selbstverständlich. Der fing ja nicht auf dem Brachfeld an. Aber die einzig würdige Fortsetzung in unserer Generation war die der revolutionären Kritik dieser Kultur. Darüber gab es gar keinen Zweifel. Darüber gab es keine Kontroverse. Wir waren schon da, bevor Toller kam, Anfang des Semesters, er kam etwas später im Semester. Und die Gruppe, die es da gab, waren die Schüler von Emil Lederer und Alfred Weber damals. Da brachte er also sofort seine politische Sprengkraft rein dass wir also unbedingt was unternehmen müssten, um gegen den Krieg zu arbeiten und die anderen Studenten an anderen Universitäten zu organisieren und in einen Anti-Kriegsring zu schließen und so weiter. Und das versuchten wir. Dadurch, dass wir also Leute anschrieben, von denen wir wussten oder wir kannten, und wir verfassten so Aufrufe, Manifeste, in dem Sinne, und schickten denen das. Wir hatten aber sehr, sehr wenig Erfolg. Und dann flog die Gruppe auf, also nach dieser Versammlung, in der Max Weber sprach. Max Weber gab es in Heidelberg, der hatte Hausarrest. Der war ein so untragbarer Oppositioneller gegen das kaiserliche Regime, dass ihm Redeverbot und Lehrverbot zuerteilt wurde. Und diesen Hausarrest brach er bei einer Versammlung, in der ich dabei war, 1917 im Herbst, oder war es im Sommer, bei einer politischen Versammlung, wo er plötzlich da saß und alle Leute absolut starr vor Erstaunen waren. Und er stand da in seiner ganzen Größe und sprach. Eine Souveränität. Ich weiß noch, welche Stellung er nahm. Da wurde von Separatfrieden gesprochen in Deutschland. Und der Max Weber sagte, ja, aber Separatfrieden sofort auf der Stelle. Was bildet sich denn hier in Deutschland jemand ein, dass die Österreicher auch nur einen Tag lang den Krieg fortsetzen würden, damit die Deutschen den Elsass-Lothringen behalten könnten? Also ich meine, solche Ohrfeigen für die treugläubige Patriotismus des deutschen Vaterländers. Ja, und dann, kurze Zeit darauf, flog also diese ganze Gruppe von uns auf. Und ich verdünnte mich da auch nach München. Die Novemberrevolution, die hat sich ja fast abgespielt für uns. Dass natürlich alle Uniformierten auf die Straße gingen und den Offizieren die Achselklappen abrissen und die Internationale sangen und die Marseillaise und ich weiß nicht sonst noch was. Und also ein ungeheuer Jubel herrschte über den Waffenstillstand, dass es der Krieg zu Ende war. Soviel ich mich erinnere, war es ganz unblutig. Und ich ging dann nach Berlin mit Tiller. Und es war eine ganz eindeutige Entscheidung, über die es gar keinen Zweifel gab. Ich würde gerne sagen, und es hat in irgendeiner Weise hat es auch eine Rolle gespielt, dass man das Gefühl hatte, man müsse an der Revolution teilnehmen. Das hätte man ja schließlich auch in München tun können. Und was ich nachher in Berlin gemacht habe, hat das auch nicht bewahrheitet. Ich bin nicht in die Kommunistische Partei eingetreten zum Beispiel. Ich muss Arthur Rosenberg recht geben in seiner historischen Abschätzung, dass im Grunde genommen vielleicht eines der fatalsten Ereignisse war, die die deutsche Revolution verhindert haben, weil der Spartakus aufstand unter Rosa Luxemburg und Liebknecht. Weil er in einer aussichtslosen Situation hervorgerufen worden war. Die Arbeiterschaft stand in keiner Weise, in irgendeiner Breite hinter diesem Angriff. Die Kräfte, die dafür standen, waren hoffnungslos schwach. Von vornherein zur Niederlage verurteilt. Also ich wurde in einer Wohnung in der Friedrichstraße beschossen an einem Tage. Lag das nur aus im Januar oder Februar, als der Spartakus-Kampf im vollen Zuge war. Wir hatten oben in einem Geschäftshaus in der Friedrichstraße Spartakisten mit Maschinengewehren auf dem Dach. Und unten an den Straßenecken gegenüber war die, wie hieß die damalige Militärgarde? Was der Kuckuck war. Die schossen nach oben, ne? Wir, also ich meine, in der Wohnung, also meine Verlobte und ich und die anderen Familienmitglieder, die da wohnten, da oben, im obersten Stocker des Geschäftshauses in der Friedrichstraße. Wir mussten uns auf die Erde legen unter den Fensterbänken. Und die Kugeln gingen durch das Fenster oben in die Decke rein. Und wir versuchten, die Spartakisten, die oben auf dem Dach sich verschanzt hatten, irgendwie in die Wohnung reinzukriegen, um ihnen Chance der Flucht, des Entkommens zu geben. Das war wohl unmöglich, weil niemand natürlich seinen Kopf oben zeigen konnte, ohne dass die Spartakisten ihn für einen Feind hielten. Wie war das möglich? Aber so waren die Dinge damals, nicht? Also, ich bin absolut sicher, dass Lenin so etwas nie getan hätte. Und später, als die wirklichen revolutionären Chancen sich boten, wie in dem Generalstreik, der auf den Kapuz reagierte, da war die eigentliche revolutionäre Führung diskreditiert von der Arbeiterschaft. Durch die Nachwirkungen dieses Spartakuskampfs. Und dadurch fehlte ihr die eigentliche revolutionäre Führung. Vorgestern war dieser ganze Generalstreik in einer viel zu starken Abhängigkeit von der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften. Die natürlich gar keine revolutionären Absichten besaßen. Und vertraten. Und tolerierten. Für die ein Streik überhaupt niemals ein politischer Streik sein durfte. Genauso wenig wie heute noch. Die Inflation kam mir dann in das absolut rasante Stadium. Da war ich in Berlin. Und natürlich ging mir da das Geld aus, ist ja ganz klar. Und das war eine fantastische Zeit. Denn ich meine, was man damals erlebte, war ja eine ganz hochentwickelte, bis ins Einzelne arbeitsteilige Gesellschaft, die ohne Geld existierte. Denn das Geld, das damals umlief, war ja kein Geld mehr. Wenn das ausgezahlt wurde, musste man ja tatsächlich im Laufschritt zum Bäcker und zum Fleischer und zum Gemüsehändler gehen, damit das Geld noch was wert war, das man dahin brachte. Und solche Firmen wie Osram zum Beispiel in Berlin, die zahlten ihren Arbeitern überhaupt gar keine Mark mehr aus. Die gaben ihnen Gutscheine auf Osram-Birnen und zahlten ihnen die Löhne auf diese Weise. Da gingen die Osram-Arbeiter zu den Bäckern und boten ihnen Osram-Birnen an. Was sollten die Bäcker denn mit den Osram-Birnen machen? Der gemeinsame Nenner, durch den die ganze Gesellschaft überhaupt einen Zusammenhang bildete, dass der nicht mehr funktionierte. Da brach ja die ganze Welt, der Boden brach unter einem auf. Also dieser ganze Expressionismus der damaligen Zeit, das war eine, ja, also eine Eschatologie. Diese Welt hörte auf. Der erste, den ich kennengelernt habe, war Bloch. Und das kann ich datieren, weil er mir ein Exemplar seiner ersten Ausgabe von Geist und Utopie gewidmet hat. Und da steht ein Datum drin, 21. April 1920. Aber der Einfluss von Bloch ist eigentlich nicht so sehr philosophisch als ästhetisch gewesen. Wirklich. Also wir sind oben in den Wäldern rumgestrichen mit ihm. Er war auch einer von denen, die nach Geiberg raufkamen. Und er hat chassidische Geschichten erzählt. Und er hat ja eine Magie der Erzählungskunst, die unvergleichlich ist. Er kann die unwahrscheinlichsten Dinge erzählen und während sie erzählt, scheinen sie zu geschehen. Er kann also wirklich das Utopische derart herbeizaubern. Und nach der philosophischen Seite bin ich nie in ihn eingedrungen. Es würde mir sehr schwer fallen, eine Wiedergabe seiner Lehre zu produzieren. Er hat ja eine sehr viel größere philosophische Stabilität, als ich ihm damals jedenfalls je zugetraut hätte. Der war damals so expressionistisch, also im Expressionismus wirklich einer der Hauptexponenten. Aber er gehörte eben zu der ganzen aufgelockerten und brüchig gewordenen Existenz der Gesellschaft. Als wirklich leuchtende Kraft. Benjamin, ich weiß jetzt nicht genau, das mag 21 oder 22 in Heidelberg gewesen sein. Und ich erinnere mich, bei der ersten Begegnung sprachen wir über Hegel. Und ich machte eine Bemerkung, die Benjamin aufhorchen ließ. Und das ist wirklich, also, wirklich das Höchste, was er von ihm erwarten konnte. Dass er Notiz nahm. Ich sagte nämlich, bei Hegel kann man nicht unterscheiden, ob man sich an einer gewissen Stelle in der Hölle oder im Himmel befindet. Oder irgend so etwas. Und das war offenbar eine Erfahrung gewesen, die Benjamin selbst gemacht hatte und die so ausgesprochen zu hören ihn verwundert hat. Und wir sind nachher lange Zeit anschließend dann in der Stadt herumgelaufen. Und das hat ihn irgendwie für mich gewonnen. Das ist merkwürdig, aber das ist mir hängen geblieben. So viel anderes mir aus dem Gespräch mit Benjamin verloren gegangen ist, weil ich ihm nie gewachsen war, weil ich nicht auf derselben Ebene imaginieren konnte, in dieser eigentümlich bedächtigen Art, dieser unwahrscheinlich scharfen Sprechweise, die manchmal klang, als ob eine Schlange zischt. Tatsächlich. Weil wenn er so Augenblick seine profilierte Definition herauswarf von irgendetwas, wie Schicksal oder Erfahrung oder sonst etwas, die wahrscheinlich im Augenblick spontan bei ihm hervorging und die immer klang, als ob er sie aus einem alten Reservoir von großer Erfahrung hervorholte. Wahrscheinlich war sie ganz im Augenblick geboren. Und damit hatte er also einen unwahrscheinlich terroristischen Einfluss. Ich hatte damals dieses Luzerner Manuskript getippt. Und das war also eine vierte, fünfte Durchschlag. Also an für sich rein tipptechnisch, ja, schwierig. Und ich muss sagen, es war so ungeheuer ebenmäßig. Und er bewunderte, merkwürdigerweise, sofort beim ersten Blick, das ist großartig getippt. Und er hat mich dann daraufhin aufgefordert, etwas für ihn zu tippen. Und ich bin darauf eingegangen und bin mit einer Maschine zu ihm hingezogen. Und er bereitete sich also zum Diktieren vor. Und das Diktieren war von so schneidender Emphase, dass ich ganz daddrig wurde. Und gar nicht tippen konnte. Das war wie ein terroristischer Einfluss auf mich. Und das ist nicht, das musste mir aufgehen. Ohne dass ich ihm sagte, ich sagte ihm das nicht. Aber ich erlebte es so. Und ich war viel zu schüchtern ihm gegenüber, um ihm irgend so etwas zu sagen, wie, sie terrorisieren mich oder irgendwas, ja. Das sagte ich ihm nicht, aber ich erlebte es natürlich und zog mich zurück. Er war so von seiner Prosa gefangen selbst, ja, dass er sie wie mit Waffengewalt gewappnet vorbrachte. Übrigens hatte auch Adorno hatte auch diese Art seiner eigenen Prosa gegenüber, diese unwahrscheinliche Präzision, die mir immer als eine fast lächerliche Anmaßung erschien. Adorno eiferte dem Benjamin ungeheuer nach in dieser Art der Diktion. Nur, dass er mit Schleifen und allen möglichen Komplikationen versah, was bei Benjamin absolut einfach und geradlinig war. Und einmal saßen wir in dem Café Versailles, Boulevard Montparnasse, das war das Stammcafé von Benjamin. Und Adorno las etwas vor, was er am Abend vorher geschrieben hatte. Das hat bei den Georgianern nicht anders ausgesehen in Heidelberg, ja, mit Kerzenlicht und so, diese Weihe. Und während er das las, kam der Kellner heran und wollte bezahlt haben, weil er seine Freizeit hatte und weggehen wollte. Und bat uns also zur Bezahlung. Und Adorno wurde also aus seiner Weihe da herausgerissen und brach aus in einer Art von Empörung und sagte, das ist ein Faschist. Aber ernsthaft, das ist ein Faschist. Ja? Und das brachte sogar also Benjamin zum Lachen. Dieser vollkommene Mangel an irgendeiner einfachsten Realitätsbeurteilung, die dem Adorno ja völlig abging. Adorno hatte für ökonomische und politische Dinge einfach keine Urteilskraft. Benjamin hatte ein untrügliches Realitätsgefühl. Er hatte ein Gefühl für das Gewicht, das Dingen zukam. Und für das, was von einer Situation zu erwarten war, war irgendwas nicht. Und darin war er also dem Teddy, also dem Adorno, unendlich überlegen. Adorno war völlig unsicher in der Realität und kannte sich nur in seinen besonderen ästhetischen Provinzen aus. Ich ging im März 1924 nach Italien. Mein Onkel, also, der lebte damals in Rom, hatte ein Haus in Capri, sodass ich also Stützpunkte hatte. Und ich ging erst nach Capri und dann später nach Positano. Und wir gingen halt dahin, der Billigkeit wegen. Und so auch alle übrigen, die man da traf. Die neue Währung in Deutschland machte das Leben dermaßen kostspielig, dass also für Intellektuelle, die eine geistige Arbeit dann in der Hand hatten, für die sie nichts bezahlt kriegten, das Leben unmöglich machte. Wirklich, ganz unmöglich. Ich hätte nicht weiterarbeiten können, ich hätte eine Anstellung haben müssen, damit wäre die Geschichte am Ende gewesen. Krakau und Adorno habe ich gleichzeitig in Capri 1924 kennengelernt. Und da stellte sich auch Blochbald ein, und Benjamin und da alle möglichen Leute, ich weiß jetzt die Namen gar nicht mehr. Wirklich, also es waren ständig ein von deutschen Schriftstellern und Intellektuellen, die damals alle sozusagen aus denselben materiellen Gründen nach Italien tendierten. Und ich weiß nicht, warum gerade nach Capri, aber es war wirklich ein sehr reges Leben. Ich meine, ich war auf Capri sehr viel bewanderter wie Sie, ich kannte Neapel sehr viel besser. Und wir sind dann nach Neapel rübergegangen, auch mal mit Benjamin und durch die Straßen gelaufen und ich habe ihnen alles Mögliche erzählt und gezeigt. Diese Stadt lebt ja unterm Vesuvius, nicht? Und ist also in ihrer Existenz fortwährend bedroht. Und infolgedessen hat sie auch an dem üblichen technischen und ökonomischen Fortschritt Europas nur stockend teilgenommen. Weil man ja nie weiß, ob das Jahr wirklich durchgehen wird. Und es gab jedenfalls zu meiner Zeit dort noch Reste, ja, vom 17. Jahrhundert. Also ich habe dort an einer Straße eine regelrechte Manufaktur, wie sie Marx beschreibt, vonstatten gehen sehen. Da war eine Straße mit einem leichten Knick und in der, im Winkel dieses Knicks war ein großes Feuer, ein Schmiedeofen, in dem Kupfer geschmiedet wurde und dann gewalzt wurde zu Blech. Und die Farbe des Gemäuers war gelb und an diesem Schmiedeofen war es rußig, rot, unwahrscheinlich. Und dann wurde dieses Blech im noch schmiedbaren Zustand an den ersten von einer langen Reihe von Arbeitern gegeben, die da auf dem Bürgersteig saßen mit den Füßen in der Gosse, einer am anderen, und der erste schnitt dieses Kupfer, das Blech, der zweite gab ihm eine Form, der dritte formte es weiter und so weiter. So ging das die ganze Straße entlang und am Ende häuften sich das Kupfergeschirr auf und wurde verkauft. Eine regelrechte Manufaktur. Ohne ein einziges Stück Maschinerie, lediglich mit Hämmern, Zangen, Schneiden, Pfeilen und derartigen Dingen. Und eben dem Rohmaterial, das von dem Schmiedeofen kam. Das Verhältnis der Technik ist so großartig in Neapel. Also zum Beispiel, wie ich mal in Castellammare war, das ist also der Kriegshafen am Hafen von Neapel. Und ich wollte nach Neapel mit der Bahn. Und da fragte ich den Stationsvorsteher, wo die Eisenbahn nun abgeht, an welchem Bahnsteig. Und da wusste er das nicht. Und da sah ich da hinten so eine Eisenbahn stehen und fragte ihn, ist sie das? Nein, ich weiß nicht. Also ich ging hin und da war sie das. Aber sie fuhr noch nicht. Und da traf ich ihn wieder. Sagte ja, er sagte, das ist er aber doch. Ja, sag, ja, was ist denn diese Dinge, die da von selber gehen? Wie soll man denn da wissen, wohin sie gehen und wann sie gehen? Also, ich wollte jemanden finden in der Universität von Neapel, die einer der ältesten, vielleicht die älteste Italiens, glaube ich, ist. 1225 gegründet oder noch älter. Und ich ging in das philosophische Seminar auf und die Türen waren alle offen, aber es war niemand zu finden. Und ich rief und es war keine Antwort. Und man ging von Raum zu Raum und schließlich das einzige Geräusch, was ich hörte, war Hühnergegacker. Und ich ging dem nach und fand im Papierkorb ein Huhn leben. Ging weiter und fand das noch an anderen Papierkörben. Und musste wirklich bewundern, wie geeignet dieser Papierkorb als Bewohnung für ein Huhn war. Aber es war die einzige lebende Seele. Wie überhaupt die Tiere in Neapel eine merkwürdige Rolle spielten damals. Ich muss sagen, also ich bin seitdem vor nicht langer Zeit wieder in Neapel gewesen. Es ist nichts, kaum mehr irgendeine Identität festzustellen mit dem alten, das ich kenne, noch aus den 20er Jahren. Dort spielten die Ziegen zum Beispiel eine Rolle, um die Kassen in den Läden zu bewachen, während die Inhaber sich zum Essen begeben mittags. Die Ziegen sind sehr wachsame Tiere und haben eine ungeheuer laute und durchdringende Stimme. Und kein Dieb wird das Gemecker überstehen, wenn das ansetzt. Also ich meine, dieses Neapel ist ein ungeheuer großes Dorf. Und da gab es oben in dem fünften Stock gab es Kühe. Die lagen in den Zimmern und hatten solche Hufen. Und an den Häusern außen gingen so Körbchen entlang. Und dann kam der Kuhmist runter und in denselben Körbchen das Gemüse rauf. Und die Neapolitaner trauten keiner Milch, die irgendwie in Flaschen waren. Sie trauten nur der Milch, die unmittelbar vor ihren Augen gemolken wurde. Ja? Infolgedessen wurde die Milch verteilt, nicht dafür durch Molkereien, sondern durch die Kuhherden selbst. Die Kuhherden gingen frühmorgens zwischen 5 und 6 durch die betreffenden Stadtviertel, die sie zu versorgen hatten. Da wurden die Kühe durchgetrieben und die einzelnen Kühe wussten genau die Adressen, an denen sie erwartet wurden. Und dann gingen die Türen auf und wurden sie gemolken und dann gingen sie weiter. Und nun fragte man sich natürlich, wo sind die bestallt? Ja, also wo sind die Ställe? Die waren im Souterrain der Kirchen. Und während der Messe fingen wir an zu muhen. Das machte aber nichts. Die Messe war ja nicht so eine feierliche Angelegenheit. Da ging es vor allen Dingen um die Sammlung der Kupfermünzen. Und diese Priester hatten so lange Talare an. So unendlich tiefen Taschen, die sie bis auf den Boden reichten. Dann brabbelten die irgend so was von der Messe vor. Inzwischen ging die Sammlung vor sich. Da wurden die Kupfermünzen also dem Priester gebracht. Und er schüttete die immer in eine Tasche. Es ging mit furchtbarem Geklirr in diese Tasche rein. Und nun wusste man aber natürlich noch nicht, wie viel das war. Infolgedessen musste er also händeweis diese Münzen greifen. Nicht? Und dann zählte er die, während er die predigte, ja, und ließ sie dann mit dem entsprechenden Eklat auf die andere Seite in die Tasche reinfallen. Und unten im Parterre sozusagen, da wurde alles gemacht. Da wurden die Säuglinge gewickelt und die Kinder geseucht. Da gab's nichts, was da nicht geschah. Und dann natürlich, da muten die Kühe, warum denn nicht? Das gehört dann auch vollkommen dazu. Das ist vollkommen harmonisch, nicht? 27. Da war also unseres Bleibens nicht länger. Erstens war dieser Verlagsvertrag längst abgelaufen. Und meine Großmutter half mir aus mit Geld. Und schließlich musste ich da losgekauft werden, weil wir uns in Positano so stark verschuldet hatten. Das war ja sehr leicht möglich, weil es kein selbstachtender Mensch sich leisten kann, in diesen oder konnte, sich in Positano oder Capri oder in diesen ganzen süditalienischen Orten seine Ware bar zu bezahlen. Jeder, der auf sich achtete, war verpflichtet, auf Kredit zu leben, wenn er schon keinen Adelstitel führte. Die einzigen, die keinen Kredit bekamen, von allen übrigen Nationen war es selbstverständlich erwartet. Aber diejenigen, die keinen bekamen, waren die Amerikaner. Die waren dermaßen verschrien als Betrüger, dass man ihnen einfach nicht traute. Man gab ihnen keinen Kredit, weil sie Missbrauch trieben und die einfach ihre Schulden stehen ließen und weggingen. Keine andere Nation tat es. Ich ging dann, ja, Mitte 27, glaube ich, im Mai, Juni, irgend sowas, nach Deutschland zurück. Und zwar nach Heidelberg und machte ein Jahr später meinen Doktor bei Emil Lederer und Rickert und Ernst Robert Curtius. Und leider nicht Alfred Weber als Soziologe, warum, weiß ich eigentlich nicht. Und machte ihn allerdings mit Summa Cum Laude, aber immerhin. 29 war das. Dann traf ich einen alten Studienfreund aus Heidelberg in Davos wieder, der dort Kurdirektor geworden war. Der lud mich ein zu diesem internationalen Davoser Hochschulkurs. Und die Einladung nahm ich natürlich mit Kusshand an und war dort. Und da ist in Davos während dieser 14 Tage sind diese Symptome ausgebrochen von tuberkuloser Entzündung und Erkrankung. Nicht? Und da wurde mir außerordentlich dringend geraten, das auszukurieren und das allen anderen Dingen vorzustellen an Priorität. Das habe ich dann auch gemacht. Vor allen Dingen, da einer der besten Ärzte damals seine Dienste mir kostenlos anbot. Und da bin ich also 2,5 Jahre geblieben. Ich hatte damals von der Lincoln-Stiftung ein sehr schönes Stipendium bekommen. Konnte mir das dann leisten. Das war natürlich eine furchtbare Enttäuschung, wenn ich mir gedacht habe, also jetzt habe ich wirklich also 2 Jahre oder wie viel vollkommen ungestörte, konzentrierte Arbeit vor mir. Und dann fand ich, dass diese Krankheit so vollkommen aus Mark und Bein zieht. Einen aufweicht, moralisch und physisch. Genau wie der Thomas Mann in seinem Zauberwerk das beschreibt. Es nahm meine ganze eigentliche Energie und Leistungsfähigkeit weg. Und unterhöhlte einen und machte einen mulmig und warm und so scheußlich. Und was es anregte, waren vor allen Dingen die erotischen Drüsen. Und diese ganze Atmosphäre von Davos mit dieser Krankheit, die hatte einen sehr eigentümlichen Charakter. Ich kam in Deutschland an mit dem letzten Rest meines Abraham Lincoln Stipendiums und hatte von da an also wirklich kein Pfennig Geld. Ich hatte mir bis dahin noch Hoffnungen gemacht auf eine akademische Karriere und bin deshalb nach Frankfurt gegangen, um dort also mit dem Institut für Sozialforschung in Verbindung zu treten, vor allen Dingen mit Adorno und Horkheimer. Und das tat ich, aber es war völlig aussichtslos, auf irgendeine Anstellung noch zu rechnen. Es wurde alles, was nicht vollkommen unkündbar war, wurde gekündigt damals an akademischen Stellungen. Also mir blieb überhaupt nichts übrig. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und in dieser Situation wandte ich mich an Ernst Pönschen, meinen Pflegevater, der mir immer zugesagt hat, dass er jederzeit also mir helfen würde. Und das tat er auch sofort und antwortete mir sehr bereitwillig und so. Er würde alles tun, wo natürlich sehr schwierig wäre, aber er würde sehen, was ich machen ließe. Und dann kam er nach einiger Zeit mit dem Vorschlag, es wurde also jetzt ein neues Büro gegründet in Berlin, das mit dem langen Namenverein zusammenhinge, eine Dependance oder ein Zweig. Der lange Namenverein war in Essen. Damals war der große Industrieverband. Also Reichsverband der deutschen Industrie gab es damals auch, aber das war eine viel spätere und viel losere Organisation, wo Kreti und Pleti alles miteinander zusammenhing. Eine Gesamtvertretung der Industrie. Der hieß Verein zur gemeinsamen Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sonstigen Interessen von Rheinland und Westfalen. Das war also ein endloser Titel. Und der wurde zur Zeit gegründet, als Bismarck noch Reichskanzler war. Bismarck nannte den Verein mit einem langen Namen. Und daher hat sich dieser Name für diesen Verband erhalten. Der war in Essen und war also die Konzentration der rheinisch-westfälischen Industrie, hauptsächlich Eisen, Stahl und Kohle. Aber es kam eben Elektrizitätswirtschaft und Chemie noch hinzu. Welchen Charakter diese Neugründung haben sollte, das wurde mir nicht eröffnet von Ernst Pönschen. Aber er versprach mir, also dort würden Kräfte gebraucht und er hätte mich in Vorschlag gebracht und so weiter. Und der sollte gegründet werden unter der Geschäftsführung eines der Schüler des Hauptsekretärs, und zwar Max Hahn. Wo wir uns trafen, einmal in der Woche, freitags, Mittag, in dem deutsch-französischen Studienkomitee, das auch in der Bender Straße seinen Sitz hatte, und wo 4 oder 5, ich glaube, wir waren niemals mehr wie 5, Leute sich da trafen und die alle den Zugang hatten zu ganz bestimmten Informationsquellen. Eine andere Art der Information gab es überhaupt nicht als die aus geheimen Quellen, weil alles Wichtige sich hinter verschlossenen Türen abspielte. In den offiziellen Kundgaben und Zeitungen stand nichts dem man überhaupt vertrauen konnte und das Wichtige auch nicht mehr angedeutet. Und man verschaffte sich also Informationen auf die verschiedensten Weisen und ich tat das mitunter auf dem Wege, dass ich mich mit Leuten zum Mittagessen traf, wo ich wusste, dass was vor sich ging. Im Reichsverband der Deutschen Industrie, da hatte ich einen Mann, Freiherrn von Lupin, mit dem ich mich ziemlich regelmäßig traf und der mir vieles erzählte, unglaubliche Sachen erzählte übrigens. Und mir auch also Dokumente zu lesen gab, wenn ich ihn aufsuchte. Der protzte sehr viel mit seiner ungeheuren, hochgradigen Informiertheit und prahlte deswegen. Und wenn ich da ihn aufsuchte, dann reichte er mir über seinen Schreibtisch so Dokumente und sagte also, hier, die können Sie mal lesen, aber ich habe jetzt gerade außerhalb zu tun, aber bitte, wenn jemand reinkommt, bitte, dann legen Sie so hin, als ob Sie nichts wüssten. So. Und der ließ mich dann diese Sachen lesen. Also zum Beispiel die Ordnung, die vorgesehen war, die damals zur Beratung stand, in der Industrie und in der SS und in der Reichsregierung, über die kriegsrechtliche Ordnung, unter der die Industrie während des Krieges stehen sollte. Wo also nicht etwa Zivilrecht, sondern die ganzen Arbeiter unter Kriegsrecht stehen sollten. Ich weiß jetzt die Einzelheiten nicht mehr. Das war 1935. Aber ganz bis ins Einzelne. Mit welcher Überwachung und so fort. Sie wurden also als Festungen betrachtet. Vor allen Dingen die natürlich mit Rüstungen beschäftigten. Und darüber gab er mir damals also zum Beispiel einen Entwurf, der noch in der Beratung lag, an der er auch teil hatte, als jemand, und die ich also dann weitergab. Und das war, darum weiß ich, dass es also am Freitag war, weil ich mich am Wochenende mit dem Richard Löwenthal traf, der damals einer der beiden führenden Lichter der Neubeginn-Gruppe war. Der andere war ein Eliasberg, der geschnappt wurde und hingerichtet. Und der Rix entkam gerade noch. Der schrieb damals unter dem Pseudonym Paul Sehring. Aus Deutschland musste ich fortziehen, also emigrieren, weil ich andernfalls von der Gestapo verhaftet worden wäre. Die Warnung erhielt ich direkt durch Freiherrn von Milowski. Und er erwirkte mir noch 3 Monate Verzugszeit, um meine Angelegenheit zu erledigen und dann regulär auszuwandern. Und das geschah im Februar 1936. Und ich hatte noch ungeheures Glück. Es gab ein Fremdenverkehrsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, wo Fremde, die aus Deutschland in die Schweiz gingen, ein Recht hatten, 500 Mark pro Person pro Monat mitzunehmen. Und das durften sie 3 Monate lang tun. Und wir waren 3 Personen. Also meine Frau und ich und mein Kind. Die hatte ich schon vorher in Sicherheit gebracht. Und zufällig klappte dieses Fremdenabkommen gerade zu der Zeit, wo ich auszog. Und ich konnte mir also tatsächlich 4.500 Mark mitnehmen in die Schweiz. Das war ein ungeheurer Glücksfall. Dieses Geld hatte ich gar nicht, das gab mir meine Tante, ein Teil wenigstens davon. Und davon konnten wir also zunächst leben. Ich hatte vorher schon eine Vorsorge getroffen, dass ich mich da in die Schweiz zurückziehen könnte, falls es notwendig würde, und zwar nach Luzern. Und da setzte ich mich sofort wieder an die Arbeit, um meine theoretische Arbeit wieder aufzugreifen, die ich hatte fallen lassen müssen, als ich Davos verließ. Und arbeitete wie wahnsinnig vom Februar bis August und machte da ein ziemlich dickes Schriftstück, das unter dem Namen Luzerner Exposé einhergeht. Das ist unter Titel Soziologische Theorie der Erkenntnis. Und mit diesem Ding hoffte ich, mir eine Tür zu öffnen zum Institut für Sozialforschung, die damals nach Amerika ging, an die Columbia University. Ich wusste, dass also Adorno damit natürlich mit in Verbindung stand. Und ich hatte vor allem an ihn gedacht, als den Adressaten dieses Manuskripts, das ich mir auch schickte und mit einer weiteren Kopie für Horkheimer. Und auf Umwegen schickte ich auch eines an Lukács. Ob der das aber je gekriegt hat, weiß ich nicht. Ich behielt ein einziges Exemplar zurück, in dem leider Gottes die wichtigste Seite fehlt. Wieso, weiß ich nicht. Und ich habe kein weiteres Exemplar mehr in die Hand bekommen, um das zu ergänzen. Dieses Ding war viel zu weitläufig und kompliziert und schwerfällig und schwerverständlich, um also wirklich einen praktischen Einfluss für mich auszuüben. Wie ich fertig wurde, fuhr ich sofort nach Paris, um eben dort mit Adorno und nach Horkheimer und Benjamin und so weiter in Verbindung zu treten, um meine Interessen da persönlich zu vertreten. Ich traf dann Benjamin und Adorno war in Oxford, All Souls, und machte damals Versuche, sich in Oxford Eingang zu verschaffen, was ihm später nicht gelang. Adorno und Horkheimer einigten sich darauf, ich sollte einen Auszug machen aus diesem Manuskript, um ihnen Gelegenheit zu geben, also sich ein Urteil zu bilden und was sie damit machen könnten und so weiter. Und daraus ergab sich das sogenannte Pariser Exposé über die kritische Liquidierung des Apriorismus, über das dann Benjamin das Gutachten machte. Wenn das Erfolg gehabt hätte, dann wäre ich, nehme ich an, nach Columbia University, New York gegangen. Das hatte ich mir gewünscht und hatte das für möglich gehalten, oder aber einen Forschungsauftrag finanziert bekommen, den ich in Europa hätte durchführen können, in Frankreich oder wo. Meine Übersiedlung nach England fand dann im Oktober 37 statt. Und dann wurde ich im Juni 1940 von London, von meiner Wohnung aus, verhaftet im Zusammenhang mit der Internierung aller feindlichen Ausländer, die damals zivil interniert wurden, nach dem Fall von Frankreich und dem Gemunkel und Gerüchten von dieser Fifth Column. Das ist ein Begriff, der im Spanischen Bürgerkrieg aufgekommen war. Franco hatte mal erwähnt, jemand sagte ihm, ja, also sie haben nicht genug Columns, also Armeekorps in ihrem Angriff auf Madrid. Sie haben ja nur 4, sie brauchten noch ein weiteres. Sagte er, ich habe ein weiteres. Ja, wo ist denn das? Das ist in Madrid. Als Verräter gegenüber den Republikanern, die Madrid verteidigten. Dieser Ausdruck, Fifth Column, wurde damals allgemein sprichwörtlich für alle internationalen Vorratspositionen, zum Beispiel der Quisling in Norwegen, das war ein Fifth Columnist. Und so wurden alle die Leute genannt, die also für den Feind arbeiteten. Auch dieser Lord Hoho, der im deutschen Rundfunk anti-englische Propaganda machte. Und dann in die Isle of Man, da wurden die alle interniert. Das sah aus, dass also natürlich ein großer Teil der deutschen Intellektuellen sich darunter befand, die nach Hitler eben aus Deutschland auswandern mussten. Und wir gründeten da in unserem Lager, ich weiß nicht, wie viele von solchen Lagern es gab, sofort eine Art von Universität und hatten also Vorlesungen oder Seminare und Gott weiß was. Und es ging sehr lebhaft zu und wir haben uns nicht gelangweilt. Mit dem Kriegsende verlor ich natürlich also auch meinen Kriegsjob und diese entsprechenden Einkünfte davon. Mein Kriegsjob war in einem Planning Department in einer Fabrik in Birmingham. Und da habe ich ungeheuer viel gelernt über die Organisation von Industrie und das Durchrechnen von Jobs und Time and Motion Study und Lohnraten und wie die bezahlt wurden und gestückelt wurden und so weiter und so weiter. Nun, das hörte also auf 1945. Und dann hatte ich zunächst natürlich keine Einkünfte. Meine Frau hatte einen sehr schlecht bezahlten Job, aber der natürlich sehr gut war, sehr zuverlässig, am Hospital. Und zunächst einmal mussten wir beide von ihrem Gehalt allein leben, bis ich mir allmählich so kleinere Einnahmen schuf, durch Sprachunterricht, Abendkurse. Dann machte ich Denazifizierungsarbeit in deutschen Gefangenenlägern. Das ging so bis 1947, 1948. Und ich arbeitete damals sehr intensiv an einem wirklich ernsthaften Versuch, meine Arbeit zu einem Buchabschluss zu bringen. Und brachte es auch zu einem ziemlich großen, umfangreichen Manuskript, das aber unveröffentlicht geblieben ist, weil der Parteiverlag Lawrence & Wishart es schließlich abgelehnt hat, nachdem sie vorher gesagt haben, also das müssen wir unbedingt bringen, denn das ist ein ganz neuer, großer Beitrag zur marxistischen Theorie. Bernal hat sich noch dafür eingesetzt, mit dem ich Zusammenkünfte gehabt, also und George Thompson und so weiter. Also das schien eine vollkommen gesicherte Sache zu sein, bis dann der Propaganda- und Education-Minister der Kommunistischen Partei dagegen entschied, weil meine Theorie so unorthodox war, dass also die Genossen ihren Weg nicht mehr durchgefunden hätten, was eigentlich Idealismus und Materialismus sei. Und infolgedessen wäre es angeraten, das nicht zu veröffentlichen. Und dann habe ich versucht mit Routledge, einem bürgerlichen Verlag, und die haben es abgelehnt, weil es zu militantly Marxist war. Und so saß ich also zwischen zwei Stühlen, die Sache blieb unveröffentlicht. Und das war ein so furchtbarer Schlag ins Kontor. Die endgültig negative Entscheidung war 1953, gerade zur Zeit der Krönung der Königin, als wir in London waren. Da wurde mir das eröffnet. Da hatte ich weder moralisch noch materiell irgendeine weitere Stütze, um diese Arbeit zunächst weiterzuführen. Ich engagierte mich also mehr und mehr in Sprachunterricht, um irgendwas zu verdienen. Und schließlich nahm ich einen Posten in der Schule an, als Lehrer für Französisch. Warum nicht Deutsch? Also da wurde kein Deutsch gelehrt. Sonst hätte ich wahrscheinlich Deutsch gelehrt. Im Ganzen habe ich 15 Jahre daran verloren. Von 55 bis 69. Jeden Tag. Also im 69er Jahr habe ich es auf Halbtagstätigkeit abgebaut, weil ich wirklich also schon ernsthaft an dem Versuch eines deutschen Buches arbeite. Ich kam nach Frankfurt erst 1965 und das war also das erste Mal und blieb das einzige, dass ich Adorno nach dem Krieg überhaupt wiedergesehen habe. Und das geschah im Institut für Sozialforschung und da sprachen wir über meine Arbeit und darüber, dass also dieses Buch von mir in England abgelehnt worden sei. Und da sagte er, ja, aber wie kommen Sie doch dazu, warum schreiben Sie denn so etwas auf Englisch? Es ist doch ganz klar, dass Sie in England dafür kein Interesse gewinnen können. Das können Sie nur in Deutschland machen. Wenn Sie das Buch auf Deutsch schreiben, kann ich Ihnen ohne weiteres eine hundertprozentige Versicherung abgeben, dass das in Deutschland veröffentlicht wird. Ich ging also nach England zurück und ich war damals also noch im Schuldienst, den ich auch nicht sofort abbrechen konnte. Aber ich fing langsam an, mich wieder an deutsches Schreiben, zunächst den Gedanken zu gewöhnen und dann damit auch zu beginnen und fand es zu meinem Entsetzen völlig unmöglich. Ich konnte einfach nicht mehr Deutsch schreiben. Ich entwertete Papier nach Papier nach Papier und es ging alles in den Papierkorb. Ich war also wirklich in Verzweiflung. Nichtsdestoweniger war mir klar, dass also meine weitere geistige Existenz davon abhing, dass ich diese Hürde überwand und entschloss dann, im Einverständnis mit meiner Frau auch meine Schultätigkeit abzubauen, allmählich einzuschränken. Wir mussten uns dann entsprechend finanziell einschränken, aber das taten wir. Und eigentlich also fing ich wirklich an, auf Deutsch wieder zu denken und zu schreiben, Anfang des 69er Jahres. Und bis dahin schrieb ich immer noch auf Englisch. Und die erste Skizze, die dem späteren deutschen Buch entsprach, geschah auf Englisch, die schickte ich an Adorno und der las sie aber nicht mehr, weil er damals in diese furchtbaren Konflikte verwickelt war am Institut für Sozialforschung im Frühjahr April 1969 und er schrieb mir einen Brief, der also wirklich von panischem Entsetzen zitterte. Einen ganz fürchterlichen Brief, was ihm da passiert war, in seiner Vorlesung, wie sich das Mädchen da auszog in der vordersten Reihe. Im Anschluss daran schrieb mir nachher noch seine Sekretärin, Adorno ist in Urlaub gegangen, in einem sehr ramponierten Zustand, schrieb sie, und hat sich ihrer Sache nicht mehr widmen können und so weiter. Es hat ihm furchtbar leid getan, aber er hoffte, in einen besseren Zustand zurückzukommen und es dann aufzunehmen. Und dann starb er da in Zermatt. Ich glaube, es war eine sehr unkluge Wahl des Aufenthalts für ihn, wo er in einer solchen prekären Situation war. Es war ein sehr erhöhter Luftdruck, sehr dünne Luft, ja. Naja, also jedenfalls, er starb am 6. August und ich fuhr zu seiner Beerdigung nach Frankfurt und Sie lernte da den Siegfried Unselt kennen, bei dem eine Zahl, ungefähr 20 oder so Leute, sich versammelten nach der Beerdigung, unter denen also die nächsten Schüler von Adorno waren, allerdings nicht der Alfred Schmidt, der nicht aufgefunden werden konnte, auch der Hans-Jürgen Krahl war nicht dabei, aber sonst waren viele Leute dort, und da war Bloch und der Scholem, und da saßen wir in einer Ecke zusammen, und es kam dazu, dass ich also Grundzüge meiner Sache erzählte, und die hörten alle sehr aufmerksam zu, und da stand im Hintergrund auch Unselt, der mich nachher dann so ansprach und sagte, ja, wann können wir das Manuskript bekommen? Und da sagte ich, ja, ich habe noch nicht angefangen damit, aber ich hoffe, dass ich es vor dem Ende des Jahres fertig kriege. Und das habe ich gewissenhaft genommen, so wie ein Verlobungsversprechen. Und ich habe es tatsächlich am letzten Dezembertag ungefähr in Frankfurt abgeliefert. Ja, damit begann also meine schriftstellerische Spätlese. Nach 50 Jahren.